Der Titel ist der Grund, warum ich den Track ausgewählt habe. We have to keep on dancing. Yeah. Celebrating Austrian club culture 24 hours long. What a special day here in FM4. And this particular mix that we're listening to is by our very own DJ Functionist. He's with me in the studio for the next 4 hours. Functionist, yeah. What's going on? Es war nicht so leicht, jemanden zu finden, der die erste Runde hier macht von jetzt bis das halb sieben. Still pitch black outside. Aber um halb geht's los. Wir schauen nach Innsbruck. So viel kann man noch schon verraten. Wir sind heute in Innsbruck musikalisch und in Graz ab 15 Uhr live für circa 6 Stunden lang. Da wird dann Christian Davidek viele, viele Gäste aus der Grazer Szene begrüßen. Ich habe hier jetzt als Warm-up ein paar Tracks eben ausgewählt, wo sich die Artists dann auch heute später hier noch einfinden werden. Zum Beispiel ist das hier Pulsinger, gemeinsam mit Sam Earl, der Tracker So Many Ways. Pulsinger wird auch heute Nacht dann zu hören sein, als Moderator und spannende Gäste begrüßen. Gerald van der Hin zum Beispiel oder Therese Terror werden bei ihm zu Gast sein, um 2 Uhr in der Nacht. Es wird ein langer und sehr spannender und musikalisch auch ungewöhnlicher Tag hier auf FM4. Yeah, we're going to be hearing all about what you can expect over the next 24 hours. And this is only Austrian artists, right, in this mix? Ja, jetzt bis halb nur Artists aus Österreich. Pulsinger Earl, habe ich schon gesagt, laufen hier. Danach Demoja, Pelotronic coming up, Crazy Sonic. Und ein Artist, der heißt My Little Friend oder sie. Ich werde dann verraten, wer dahinter steckt. Wenn ich darf, muss ich mal kurz erkundigen, ob es erlaubt ist. All right. Well, in the meantime, keep on dancing. 107.4 Unlimited. 24 Stunden. DJs only. Celebrating Austrian club culture all day and indeed all night long, tagged at DJs and clubs. And I've got Functionist here in the studio with me. I'm Judy McCarthy, by the way. A very good morning to you. Guten Morgen. What's going on for the rest of the day? And how did you come up with the whole idea to kind of help out the DJs? Also ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten, was hier den restlichen Tag passiert. Wir haben jede Stunde andere DJs und Artists hier zu Gast und an den Turntables. Nicht nur hier in Wien am Königlberg im Studio, sondern auch in Innsbruck im Club Dachsbau. Und wir sind ab 15 Uhr bis 21 Uhr im Graz im Forum Stadtpark. Da meldet sich dann Christian Davidek mit vielen Gästen. Die ganze Idee ist natürlich aus einer gewissen Notlage heraus entstanden. Mhm. Wir machen seit vielen Jahren ja immer einmal im Jahr einen großen Event namens FM4 Unlimited. Lange Zeit im Rathaus in Wien, war großartig. Ja. Dann sind wir in den Prater gewechselt. Auch großartig. War auch sehr schön, aber das geht heuer natürlich leider nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, so, dann müssen wir im Radio was noch Größeres machen. Wir hatten ja immer einen Spezialtag, aber so riesig und so ein Marathon war es noch nie. Und haben uns gedacht, wir wollen den DJs und Artists, wenn es schon so wenig Bühne gibt in der wirklichen Clubwelt, wenigstens unsere Radiobühne bieten. Und daraus war dann bald klar, wir machen einfach 24 Stunden für die DJs und die Clubkollektive, die sonst für die Partyszene verantwortlich sind. And you, the FM4 listeners, what you can do is just basically don't touch that dial. Just listen all day long. Enjoy Austrian club culture here on FM4. And yeah, dance, shake your thing and enjoy music all day long. Ja, eins noch, das, was wir gerade vorhin im Hintergrund gehört haben, war ein Track von Crazy Sonic, der ja auch einer ist, der maßgeblich verantwortlich ist für die Szene und viele Veranstaltungen. Da gibt's ganz viele Leute und nicht alle sind heute hier mit dabei. Ich schätze mal, wir müssen sowas nochmal machen, so einen Spezialtag. Auf jeden Fall. Die Szene ist groß und das ist fantastisch und ja, ich freue mich riesig auf den Tag. Das hier ist auch ein Track aus Österreich. Der Artist heißt My Little Friend. Let's enjoy. Yes. Yes, yes. My Little Friend ist der Artist. Shoutouts an Joyce Muniz. Das war sie hier mit Yaki Koda, In Your Shadow. Yeah, and coming up after the news at 6:30, we are going to be heading off to our buddies over in Innsbruck, connecting with a part of the Innsbruck scene there. And DJ Fact ist vor Ort. Guten Morgen, Julie. Guten Morgen, Functionist. Hier ist DJ Fact aus dem Dachsbau in Innsbruck zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit. Es ist wirklich bald in der Früh. Wir machen uns hier gerade ready. DJ Busy Fingers von den Wax Wreckers packt gerade seine Platten aus und verkabelt die Plattenspieler. Wir freuen uns schon sehr auf diesen sehr langen Tag, vollgepackt mit Mixes und spannenden Interviews. In wenigen Minuten geht's los und DJ Busy Fingers übernimmt hier die Decks. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen großartigen Tag hier, FM4 Unlimited Spezial. Das ist DJ Fact von der Außenstelle in Innsbruck. Peace. Voller Leben, voll viel.